Erster Hosea wurde König von Israel in der Stadt Samaria. Er regierte 9 Jahre lang. Zweiter Hosea tat böse Dinge. Gott war nicht zufrieden mit ihm. Dritter König Salmanassar von Assyrien kam. Hosea musste ihm viel Geld geben. Vierter Hosea war nicht treu. Er schickte Boten nach Ägypten. Der König von Assyrien sperrte Hosea ein. Fünfter der König von Assyrien kam in das Land. Er belagerte Samaria 3 Jahre lang. Sechster der König von Assyrien nahm Samaria ein. Er brachte die Israeliten nach Assyrien. Siebter die Israeliten sündigten gegen Gott. Gott hatte sie aus Ägypten gerettet. Aber sie beteten andere Götter an. Achter sie lebten wie die fremden Völker. Gott hatte diese Völker früher vertrieben. Neunter die Israeliten taten heimlich böse Dinge gegen Gott. Sie bauten Altäre in allen ihren Städten. Zehnter sie stellten Steine und Holzfiguren auf. Das machten sie auf jedem Hügel. Elfter sie verbrannten dort Opfer für andere Götter. Gott wurde sehr wütend darüber. Zwölfter sie dienten Götzen. Gott hatte gesagt, ihr dürft das nicht tun. Dreizehnter Gott schickte viele Propheten. Sie sagten, hört auf mit dem Bösen. Haltet meine Gebote. 14. Aber die Menschen hörten nicht zu. Sie waren stur wie ihre Väter. Sie vertrauten Gott nicht. 15. Sie wollten Gottes Regeln nicht. Sie machten es wie die Völker um sie herum. 16. Sie verließen alle Gebote von Gott. Sie machten 2 goldene Kälber. Sie beteten Sterne an. 17. Sie opferten ihre Kinder im Feuer. Sie taten, was Gott hasst. Gott wurde sehr zornig. 18. Gott schickte die Israeliten weit weg. Nur das Volk Juda blieb im Land. 19. Aber auch Juda hielt die Gebote nicht. Sie machten die gleichen Fehler wie Israel. 20. Gott verließ alle Menschen von Israel. Er ließ Feinde sie quälen. Am Ende schickte er sie weg. 21. Israel trennte sich von Davids Familie. Sie machten Jerobeam zum König. Jerobeam führte sie weg von Gott. 22. Die Israeliten taten all die Sünden von Jerobeam. Sie hörten nicht damit auf. 23. Dann schickte Gott sie weg aus seinem Land. Israel ist bis heute in Assyrien. 24. Der König von Assyrien brachte neue Leute. Sie kamen aus Babel und anderen Städten. 25. Am Anfang beteten sie Gott nicht an. Da schickte Gott Löwen. Die Löwen töteten einige Leute. 26. Man sagte dem König, die neuen Leute kennen Gott nicht. Deshalb töten die Löwen sie. 27. Der König schickte einen Priester zurück. Er sollte den Leuten Gottes Regeln lehren. 28. Ein Priester kam nach Bethel. Er lehrte sie, wie man Gott ehrt. 29. Aber jedes Volk machte sich eigene Götter. Sie stellten sie in die Tempel. 30. Die Leute aus Babel machten Sukkot-Benot. Andere Völker machten Nergal und Asima. 31. Die Leute aus Auwa machten Nibchas. Die Sepharviter verbrannten ihre Kinder für ihre Götter. 32. Sie beteten auch zu Gott. Aber sie wählten eigene Priester für die Altäre. 33. Sie ehrten Gott und ihre eigenen Götter. Sie machten es wie in ihrer alten Heimat. 34. Bis heute machen sie es so. Sie hören nicht auf Gott. Sie halten seine Gesetze nicht. 35. Gott hatte einen Bund gemacht. Er sagte, betet keine anderen Götter an. 36. Ihr sollt nur Gott anbeten. Er hat euch mit Kraft aus Ägypten geholt. 37. Haltet immer seine Gesetze und Gebote. Betet niemals andere Götter an. 38. Vergesst meinen Bund nicht. Habt keine Angst vor anderen Göttern. 39. Betet nur zu eurem Gott. Er rettet euch vor allen Feinden. 40. Aber die Menschen hörten nicht zu. Sie machten weiter wie früher. 41. Diese Völker ehrten Gott und ihre Götzen. Auch ihre Kinder machen das bis heute so.